Kapitel 00. Jüdischer Fundamentalismus in Israel von Israel Shakak und Norton Metzvinsky. Vorwort: Der islamische Fundamentalismus ist praktisch mit arabischem Terrorismus identifiziert und ist in der gesamten nicht-muslimischen Welt ein Gräuel. Der christliche Fundamentalismus ist praktisch mit Unwissenheit, Aberglauben, Intoleranz und Rassismus identifiziert und ist ein Anathema für die kulturelle und intellektuelle Elite in den Vereinigten Staaten. Die jüngste signifikante Zunahme seiner Zahl der Anhänger, kombiniert mit ihrem zunehmenden politischen Einfluss, macht den christlichen Fundamentalismus jedoch zu einer echten Bedrohung für die Demokratie in den Vereinigten Staaten. Obwohl der jüdische Fundamentalismus fast alle wichtigen sozialwissenschaftlichen Eigenschaften des islamischen und christlichen Fundamentalismus besitzt, ist er außerhalb Israels praktisch unbekannt und bestimmte Abschnitte einiger anderer Orte. Wenn seine Existenz anerkannt wird, wird seine Bedeutung minimiert oder auf arkane religiöse Praktiken und malerische mitteleuropäische Kleidung beschränkt, meistens von denselben nicht-israelischen Elite-Kommentatoren, die die islamischen und oder christlichen Kasans des jüdischen Fundamentalismus so kompromisslos sehen. Als Studentin der zeitgenössischen Gesellschaft und als Juden, ein Israel, ein Amerikaner mit persönlichen Verpflichtungen und Bindungen an den Nahen Osten, können wir nicht anders, als jüdischen Fundamentalismus in Israel als ein großes Hindernis für den Frieden in der Region zu sehen. Wir können auch nicht dazu beitragen, durch die Entlassung der SCHIRN des jüdischen Fundamentalismus zum Frieden und seinen Opfern durch diejenigen, die sonst kenntnisreich und scharfsinnig und so schnell auf die Gewalt, die anderen fundamentalistischen Ansätzen für Existenz innewohnt, zu bestimmen. Dieses Buch ist eine Reise des Verständnisses, oft schmerzhaft, oft trostlos, oft störend für uns als Juden, die einen Anteil an Judentum haben. Mit unseren Herzen und Köpfen wollen wir, dass Juden zusammen mit anderen Menschen die höchsten Ideale erkennen und nach ihnen streben, auch wenn wir sie nicht mehr tun. Wir sehen diese Ideale als zentral für die Werte der westlichen Zivilisation und sind in der gesamten zivilisierten Welt anwendbar. Wir glauben, dass diese Werte nirgendwo im Wege des Friedens stehen. Dass eine Perversion dieser Werte im Namen des jüdischen Fundamentalismus als Hindernis für den Frieden, für die Entwicklung der israelischen Demokratie und sogar für zivilisierte Diskursverschmutzungen uns sowohl als Juden als auch als Menschen ist. Um diese Empörung zu identifizieren und zu verringern, wenn nicht sogar, haben wir dieses Buch geschrieben und diese Reise in der Hoffnung unternommen, dass es unseren Lesern Verständnis bringen kann, wie es uns Verständnis gebracht hat. Unsere Annahme ist, dass der Frieden im Nahen Osten erst erreicht werden kann, wenn die Strömungen und Kreuzströme des zeitgenössischen Lebens in der Region verstanden werden. In diesem historischsten und religiössten Bereich beinhaltet Verständnis eine Erforschung der Vergangenheit, die weiterhin die Einstellungen, Werte, Annahmen und Verhaltensweisen aller Menschen dieses schönen und unruhigen Landes beeinträchtigt. Der jüdische Opposition in Israel gegen den jüdischen Fundamentalismus nahm nach einem jüdischen, fundamentalistischen, religiösen Fanatiker Yichal Amir stark zu, der darauf bestand, dass er in Übereinstimmung mit Diktaten im Judentum handelte, erschossen Premierminister Yitzhak Rabin. Dass zahlreiche Gruppen religiöser Juden nach dem Attentat diesen Mord im Namen der wahren jüdischen Religion unterstützten, weckte das Interesse an Israel an früheren Morde durch Juden anderer Juden, die angeblich Ketzer oder Sünder waren. In unserem Buch zitieren wir vorhandene und frühere Untersuchungen israelischer Gelehrter, die dokumentieren, dass Juden seit Jahrhunderten vor dem Aufstieg des modernen Nationalstaates, die glaubten, sie hätten nach Gottes Wort handeln und sich so auf das ewige Paradies vorbereitet, Ketzer und/oder religiöse Sünder bestraft oder getötet. Der zeitgenössische jüdische Fundamentalismus ist ein Versuch, eine Situation wiederzubeleben, die in jüdischen Gemeinschaften vor dem Einfluss der Moderne oft existierte. Die Grundprinzipien des jüdischen Fundamentalismus sind die gleichen wie die in anderen Religionen gefundenen: Wiederherstellung und Überleben der reinen und frommen religiösen Gemeinschaft, die vermutlich in der Vergangenheit existierten. In unserem Buch beschreiben wir ausführlich die Ursprünge, Ideologien, Praktiken und allgemeine Auswirkungen auf die Gesellschaft des Fundamentalismus. Wir betonen hauptsächlich die messianische Tendenz, weil wir es für die einflussreichste und gefährlichste glauben. Jüdische Fundamentalisten lehnen im Allgemeinen Erweiterungen menschlicher Freiheiten, insbesondere der Meinungsfreiheit, in Israel ab. In Bezug auf die Außenpolitik hat die Nationale Religiöse Partei, die von den Anhängern der messianischen Tendenz des jüdischen Fundamentalismus regiert wurde, alle Abzüge aus Territorien, die von Israel erobert und von Israel besetzt sind, seit 1967 gegen alle Ablehnung aus. Dieselben Juden druckten und verteilten Atlasen, die angeblich zeigten, dass das Land Israel, das nur den Juden gehörte und Befreiung erforderte, den Sinai, Jordanien, den Libanon, den größten Teil von Syrien und Kuwait umfasste. Jüdische Fundamentalisten haben die diskriminierendsten Vorschläge gegen Palästinenser befürwortet. Es überrascht nicht, dass Baruch Goldstein und Yichal Amir, die sensationellsten jüdischen Attentäter der 90er Jahre, und die meisten ihrer Bewunderer jüdischen Fundamentalisten der messianischen Tendenz waren. In den 90er Jahren haben israelische Soziologen und Wissenschaftler in anderen akademischen Bereichen mehr Aufmerksamkeit als je zuvor auf die sozialen Auswirkungen der israelischen Gesellschaft jüdischer Fundamentalisten gerichtet. Die überwältigende Meinung dieser Gelehrten ist, dass die Anhänger des jüdischen Fundamentalismus in Israel der Demokratie feindlich sind. Die Fundamentalisten lehnen die Gleichheit für alle Bürger, insbesondere für Nichtjuden und jüdische Abweichungen wie Homosexuelle, wider. Die große Mehrheit der religiösen Juden in Israel, beeinflusst von Fundamentalisten, teilt diese Ansichten in gewissem Maße. In einer am 14. Oktober 1998 veröffentlichten Buchbesprechung, Baruch Kirnrecht-Nerling, ein angesehener israelischer Soziologe, zitierte Beweise aus einer von anderen Wissenschaftlern durchgeführten Studie, die Werte der jüdischen Religion, zumindest in ihrer orthodoxen und nationalistischen Form, die in Israel herrscht, können nicht mit demokratischen Werten quadriert werden. Keine andere Variable, weder Nationalität noch Einstellungen zur Sicherheit, weder sozialen oder wirtschaftlichen Werten noch ethnische Abstammung und Bildung beeinflusst die Einstellungen von israelischen Juden gegen demokratische Werte ebenso wie Religiosität. Kimmeling zitierte zusätzliche Beweise und kommentierte weiter, dass säkulare, israelische Juden, die College- oder Universitätserziehung erworben hatten, die größte Bindung an demokratische Werte hatten und dass religiöse Juden, die in Yeshivot, religiöse Schulen, studierten, gegen die Demokratie studierten. Es ist klar, dass der fundamentalistische Antagonismus auf demokratische Werte sowie für die meisten Aspekte der weltlichen Kultur und des Lebensstils zutiefst in die religiösen Schulen Israels vermittelt ist. Die Dokumentation des fundamentalistischen Antagonismus zum weltlichen Lebensstil einer Mehrheit der israelischen Juden ist klar. Die Ausgabe von Yediot Ahronot am 20. September 1998, der größten Zirkulation, hebräische Sprache, täglich israelische Zeitung, enthielt beispielsweise eine Umfrage zur jüdischen Gesellschaft der israelischen Gesellschaft. Die Umfrage ergab, dass die großen israelischen Kulturkonsumenten, die Museen besuchen und Konzerte und Theater besuchen, die Highschool beendet und sich entweder als weltlich oder nicht orthodox, religiös, definiert hatten. Die israelische religiöse Presse und Aussagen von israelischen Rabbinern, die kulturelle Aktivitäten verurteilen, haben die Ergebnisse der Umfrage bestätigt. Jüdische Fundamentalisten haben eine schwere Feindschaft gegen Juden gezeigt, die einen anderen sexuellen Lebensstil annehmen. Viele israelische Rabbiner und die israelischen religiösen politischen Pastetchen in den 90er Jahren reagierten stark gegen die erhöhte Sichtbarkeit und Macht der homosexuellen und lesbischen Gemeinschaften in Israel. Nach dem Halacha, jüdisches religiöses Gesetz, ist Homosexualität mit dem Tod durch Steinigung bestraft, und obwohl die Bestrafung nicht klar ist, sind die lesbischen Beziehungen verboten. Die israelische säkulare Presse betonte in den 90er Jahren einige der empörenden rabbinischen Vorschläge für den Umgang mit Homosexuellen, dazu gehörten eine obligatorische Heilungsbehandlung und/oder eine Phase der Bildung ihnen geschlossen. Viele Rabbiner gaben beim Befragten an, dass sie die Einführung der Todesstrafe für jüdische homosexuelle Männer bevorzugten. Die Rabbiner ließen die Lesben in Ruhe. In ihren Fernsehwahlwerbung haben israelische religiöse politische Parteien normalerweise betont, dass homosexuelle Juden eine der größten Gefahren für Israel darstellen. Die religiösen Parteien waren erfolgreich in ihren Versuchen, in öffentlichen Schulkursen zu beseitigen, dass hebräische homosexuelle Liebesgedichte erwähnt werden, von denen einige schöne hebräische Texte enthalten. Diese Zensur ist ein Beweis für einen fundamentalistischen Einfluss. Konflikte in der israelischen Gesellschaft zwischen Anhängern und Gegnern des jüdischen Fundamentalismus gehören zu den wichtigsten Fragen der israelischen Politik. In diesem Buch versuchen wir nicht, all diese Probleme und/oder Themen zu besprechen. Wir konzentrieren uns vielmehr auf das, was wir als die wichtigsten Probleme und Fragen des jüdischen Fundamentalismus betrachten. Verteidiger des jüdischen Interesses greifen häufig Personen an, die kritisch über Juden und/oder das Judentum schreiben, weil sie nicht in den gleichen Text positiven Merkmalen betont werden, die möglicherweise nichts oder wenig mit der im Fokus befindlichen Substanz zu tun haben. Einige dieser Verteidiger haben zum Beispiel Sefi Rachlefowski nach der Veröffentlichung seines Bestseller-Büchs Messiah H.S. Esel angegriffen. In seinem Buch behauptete Rachlefowski zu Recht, dass Rabbi Kook, der Älteste, der verehrte Vater der messianischen Tendenz des jüdischen Fundamentalismus, der in unserem Buch vorgestellt ist, sagte, der Unterschied zwischen einer jüdischen Seele und den Seelen von Nichtjuden allen unterschiedlichen Ebenen ist mehr und tiefer als die Seele zwischen den Seelen und den Seelen der Seelen. Die Rachlefowski-Kritiker versuchten nicht, die Relevanz des Kook-Zitats inhaltlich zu widerlegen. Vielmehr argumentierten sie, dass Rabbi Kook andere Dinge sagte und dass Rachlefowski, indem sie sie versäumten, sie zu erwähnen, die Lehren von Rabbi Kook verzerrt habe. Rachlefowski wies darauf hin, dass Rabbi Kooks gesamte Lehre auf der lurianischen Kabbala beruhte, der Schule der jüdischen Mystik, die das Judentum vom späten 16. bis zum frühen 19. Jahrhundert dominierte. Einer der grundlegenden Mieter der lurianischen Kabbala ist die absolute Überlegenheit der jüdischen Seele und des Körpers über die nichtjüdische Seele und den nichtjüdischen Körper. Laut der lurianischen Kabbala wurde die Welt aus Schlemisios der Juden geschaffen, die Existenz von Nichtjuden war eine Tochtergesellschaft. Wenn ein einflussreicher christlicher Bischof oder ein islamischer Gelehrter argumentierte, dass der Unterschied zwischen den überlegenen Seelen der Nichtjuden und den minderwertigen Seelen der Juden größer war als der Unterschied zwischen der menschlichen Seele und den Seelen von Rindern, würde er den Zorn, der von den jüdischen Gelehrten als Antisemit angesehen wurde, unabhängig von den weniger bedeutungsvollen, positiven Statements, die er enthielt. Aus dieser Perspektive sind die Kritiker von Rachlefowski Heuchler. Dass Rabbi Kook ein Vegetarier war und sogar die Rechte von Pflanzen in dem Maße respektierte, dass er weder zuließ, dass Blumen noch Gras zu seinem eigenen Vergnügen geschnitten wurden, weder von seiner Position über den Vergleich der Seelen der Juden und Nichtjuden abgelenkt noch von ihm hinzugefügt wurden. Dass Kook unnötige jüdische Brutalität gegen Nichtjuden veraltet hat, sollte die Kritik an seiner Ausdrucksfreude nicht minimieren, dass der Tod von Millionen von Soldaten während des Ersten Weltkriegs ein Zeichen für das Ende Errettung der Juden und das Kommen des Messias darstellte. Die Kritiker von Rachlefowski und diejenigen, die ähnliche Kritikpunkte gegen unser Buch und die USA ausführen können, sind nicht die einzigen Heuchler in diesem Bereich. Regale von Buchhandlungen in englischsprachiger und anderer Länder stöhnen unter dem Gewicht der Bücher über jüdische Mystik im Allgemeinen und über Hasidismus und die Lurianische Kabbala genauer. Viele der Autoren dieser Bücher werden aufgrund der Minutien ihrer Wissenschaft allgemein als berühmte Gelehrte angesehen. Die Menschen, die nur diese Bücher zu diesen Themen lesen, können jedoch nicht vermuten, dass die jüdische Mystik, die Lurianische Kabbala, der Hasidismus und die Lehren von Rabbiner Kook grundlegende Ideen zur jüdischen Überlegenheit enthalten, die mit den schlimmsten Formen des Antisemitismus vergleichbar ist. Die wissenschaftlichen Autoren dieser Bücher, zum Beispiel Gershon Scholem, haben absichtlich auf solche Ideen bezogen. Diese Autoren sind höchste Heuchler. Sie sind mit vielen Autoren von Büchern über Stalin und Stalinismus analog. Bis vor kurzem konnten Menschen, die nur die von Stalinisten geschriebenen Bücher lesen konnten, über Stalins Verbrechen nicht wissen und würden falsche Vorstellungen der Regime der Stalinisten und ihrer wirklichen Ideologien haben. Tatsache ist, dass bestimmte Juden, von denen einige politischen Einfluss ausüben, Juden als Nichtjuden überlegen betrachten und die Welt als nur für Juden geschaffen oder hauptsächlich für Juden ansehen. Dieser Glaube an die jüdische Überlegenheit ist am gefährlichsten, wenn Juden, die ihre Kinder lieben, in ihren Beziehungen zu anderen Juden ehrlich sind und wie Fundamentalisten in allen Religionen, verschiedene Akte der Frömmigkeit, auftreten. Dieser Glaube ist weniger gefährlich, wenn sie von Juden gehalten werden, die nicht überwältigend über Religion und/oder Korruption besorgt sind. Ein hier wertvolles Parallele ist, dass in einem weltlichen, totalitären System ein engagierter Parteiarbeiter oder ein überzeugter Nationalist normalerweise gefährlicher und schädlicher ist als ein korruptes Mitglied desselben ideologischen Systems. Unser letzter Punkt in diesem Vorwort ist sowohl persönlich als auch universell. Als Juden verstehen wir, dass unsere eigenen Großeltern oder Urgroßeltern wahrscheinlich zumindest an einige der in unserem Buch beschriebenen Ansichten glaubten. Dieselbe Aussage kann für andere zeitgenössische Juden gelten. In der Vergangenheit hatten viele Nichtjuden, als Einzelpersonen und als Mitglieder von Gruppen antisemitische Ansichten, die insbesondere dann, wenn die Umstände günstig waren, das Verhalten anderer gegenüber Juden beeinflussten. In ähnlicher Weise wurde in der Vergangenheit die Sklaverei allgemein praktiziert und gerechtfertigt, der minderwertige Status von Frauen war ein globales Phänomen, und der Glaube, dass ein Land einer Person oder Familie gehörte und vererbbar war, war üblich. Jüdische Fundamentalisten glauben immer noch, wie in der Vergangenheit in einem goldenen Zeitalter, wenn alles perfekt war oder sein würde. Dieses goldene Zeitalter ist für sie so eine Realität, dass sie, wenn sie mit Problemen der schädlichen Überzeugungen und Praktiken konfrontiert sind, Zuflucht suchen, indem sie Gottes Wort berufen, fälschlicherweise die Vergangenheit beschreiben und Nichtjuden dafür verurteilen, dass sie Gefühle der Überlegenheit beherbergen und Verachtung für Juden haben. Die Fundamentalisten rechtfertigen auch ihren eigenen Glauben an die jüdische Überlegenheit und ihr Gefühl der Verachtung von Nichtjuden, sie versuchen, das mythische goldene Zeitalter zu reproduzieren, in dem ihre Ansichten dominieren würden. Wir haben dieses Buch geschrieben, um den wesentlichen Charakter des jüdischen Fundamentalismus und seiner Anhänger zu enthüllen. Dieser Charakter bedroht demokratische Merkmale der israelischen Gesellschaft. Wir glauben, dass das Bewusstsein der notwendige erste Schritt in der Opposition ist. Wir erkennen, dass wir durch Kritik des jüdischen Fundamentalismus einen Teil der Vergangenheit kritisieren, den wir lieben. Wir wünschen, dass Mitglieder jeder menschlichen Gruppierung ihre eigene Vergangenheit kritisieren würden, noch bevor sie andere kritisieren. Wir glauben weiter, dass dies zu einem besseren Verständnis zwischen menschlichen Gruppen führen würde und möglicherweise langsam und zögernd durch eine bessere Behandlung von Minderheiten befolgt wird. Der größte Teil unseres Buches befasst sich mit grundlegenden Überzeugungen und daraus resultierenden Politik in der israelischen jüdischen Gesellschaft. Wir glauben, dass eine Kritik des jüdischen Fundamentalismus, der eine Kritik an der jüdischen Vergangenheit beinhaltet, Juden helfen kann, ihr Verhalten gegenüber Palästinensern mehr Verständnis und ihr Verhalten zu verbessern, insbesondere in den Territorien, die seit 1967 erobert und besetzt sind. Wir hoffen, dass unsere Kritik auch andere Menschen motivieren wird, um andere Menschen im Nahen Osten zu kritisieren, um ihre Vergangenheit zu verbessern, um sich in ihrer Vergangenheit zu verhalten. All dies könnte einen wichtigen Faktor für den Frieden in den Nahen Osten darstellen. Einführung. Dies ist ein politisches Buch über den jüdischen Fundamentalismus in Israel. Es umfasst einige originelle wissenschaftliche Forschung, basiert jedoch in hohem Maße auf der wissenschaftlichen Forschung anderer. Hoffentlich ist dieses Buch analytisch. Wir haben in den Text viele und reichliche Zitate aus ernsthaften Artikeln eingefügt, die in der israelischen hebräischen Presse erschienen sind. Die Mehrheit der artikulierten israelischen Juden hat in den letzten 10 bis 15 Jahren nach diesen Artikeln über den jüdischen Fundamentalismus und einige der Reaktionen erfahren. Einige dieser Artikel lieferten Zusammenfassungen und Analysen führender Wissenschaftler, die eingehende Aspekte des jüdischen Fundamentalismus erforscht haben. Wir haben Texte aus der talmudischen Literatur zitiert und normalerweise erklärt. Solche Texte wurden und werden oft in der israelischen Politik verwendet und oft in der hebräischen israelischen Presse zitiert. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass in den üblichen englischen Übersetzungen der talmudischen Literatur einige der sensibelsten Passagen normalerweise abgeschwächt oder verfälscht werden. Als Ergebnis haben wir alle Texte aus der talmudischen Literatur, die wir im Buch zitiert haben, übersetzt. Die Zitate aus der Bibel folgen jedoch den Standardübersetzungen, manchmal in modernerem Englisch, außer wenn sie ausdrücklich anders angegeben sind. Wir erkennen, dass wir eine Reihe langwieriger Zitate vorgelegt haben. Wir haben festgestellt, dass dies notwendig war, um unsere Punkte angemessen zu erklären. Wir glauben, dass die Zitate es verdient haben, vollständig gelesen zu werden. Anstatt jedes Zitat auf die traditionelle wissenschaftliche Weise getrennt zu Fußnoten zu erzielen, beschlossen wir, im Text zu erwähnen, aus dem jedes Zitat aufgenommen wurde. Obwohl dies manchmal etwas überflüssig zu sein scheint, erleichtert es den Fluss des Verständnisses. Obwohl unser Buch hauptsächlich mit den jüngsten Entwicklungen im jüdischen Fundamentalismus geht, ist es in der jüdischen Geschichte verwurzelt. Ein kurzer Überblick über die jüdische Geschichte, insbesondere für Leser, denen möglicherweise ein angemessenes Wissen davon fehlt, ist notwendig, um den kontextuellen Rahmen für das Thema bereitzustellen. Fundamentalisten aller Religionen möchten die Gesellschaft den guten alten Zeiten wiederherstellen, als der Glaube angeblich rein war und von allen praktiziert wurde. Fundamentalisten glauben, dass in den guten alten Zeiten alle mit der Moderne verbundenen Übel nicht vorhanden waren. Um ein Verständnis des jüdischen Fundamentalismus zu erlangen, es ist unerlässlich, die historische Zeit zu identifizieren, von der Fundamentalisten glauben, dass sie wiederhergestellt werden sollten. Dazu müssen wir die verschiedenen Zeiträume der jüdischen Geschichte angeben. Die jüdische Geschichte ist normalerweise in vier Hauptperioden unterteilt. Die erste ist die biblische Zeit, in der der größte Teil der jüdischen Bibel, alttestamentlich in der christlichen Tradition, geschrieben wurde. Obwohl seine Anfangszeit ungewiss ist, dauerte diese Zeit bis zum 5. Jahrhundert vor Christus. Das Judentum, zumindest in seinen Hauptmerkmalen, gab es in dieser Zeit nicht. The Hebrew word Yehudim, Jews in post-biblical Hebrew, and it is cognates in the Jewish Bible only denotes the inhabitants of the small kingdom of Judea and is used to distinguish these inhabitants from all the other people, called Israelites or sons of Israel or, rarely, Hebrew mevs. Die Bibel ist sowieso nicht das Buch, das in erster Linie die Praktiken und Lehren orthodoxer Juden bestimmt. Kontroversen konsumierten außerdem die biblische Periode. Die Mehrheit der Israeliten, einschließlich der Einwohner von Judäa, war während eines Großteils dieser Zeit Götzendienst. Nur eine Minderheit der Israeliten folgte diesen Tendenzen, aus denen anschließend das Judentum entstanden war. Kurz gesagt, das Judentum gab, wie es bekannt wurde, während der biblischen Zeit nicht. Die zweite Periode der jüdischen Geschichte, die normalerweise als zweite Tempelperiode bezeichnet wurde, begann im 5. Jahrhundert v. Der Begriff Juden, der die Menschen bezeichnet, die der charakteristischen Religion des Judentums und dem Namen Judäa bezeichnet, das das Land bezeichnet, in dem Juden lebten, erschien in dieser Zeit. Gegen Ende dieser Zeit adoptierten die Römer, nachdem die Juden den größten Teil von Palästina erobert hatten, den Begriff Judäa, um Palästina zu beschreiben. Die beiden wichtigsten neuen jüdischen Merkmale, die sich in dieser Zeit entwickelten, waren jüdische Exklusivität und die daraus resultierende Trennung von Juden aus allen anderen Nationen. Zum ersten Mal wurden die Personen anderer Nationen durch den kollektiven Namen der Heiden verwiesen. Für das zweite neue Merkmal beruhte auf der Annahme, dass die Juden dem biblischen Recht folgen müssen, die wahre Auslegung des Gesetzes. Während des größten Teils dieser Zeit traten jedoch Streitigkeiten auf unterschiedliche und konkurrierende Auslegungen des Gesetzes auf. Manchmal brachen diese Streitigkeiten in Bürgerkriege aus. Der lang anhaltende Streit zwischen den Pharisäern und Sadduzäern war nur ein Beispiel für solche Streitigkeiten. Kurz nach Beginn dieser Zeit eroberte Alexander der Große Palästina. Staaten, die vom Hellenismus beeinflusst wurden, regierten Palästina fast 1000 Jahre danach, sogar der kurzlebige unabhängige jüdische Staat der Hasmonan-Dynastie war in den meisten wichtigen Wesentlichen eine Art hellenistischer Staat. Infolgedessen wurden die jüdischen Gesellschaft und die hebräische Sprache, obwohl sie ihre jüdischen Eigenschaften hielten, durch die Einflüsse des Hellenismus verändert. Der Hellenismus beeinflusste die jüdische Diaspora in mediterranen Ländern noch tiefer. Juden in diesen Ländern sprachen oft auf Griechisch und beteten. Unbegründet die meiste jüdische Literatur im Griechischen, die in dieser Zeit produziert wurde, wurde anschließend von den Juden verloren, nur dieser Teil, den verschiedene christliche Kirchen erhalten haben, ist geblieben. Die meisten Historiker datieren mit der Zerstörung des Zweiten Tempels zu Beginn der dritten Periode 70 n. Chr. Andere Historiker bevorzugen bis zu Beginn der dritten Periode im Jahr 135, als die letzte große jüdische Rebellion gegen das Römische Reich endete. Diese Zeit endete zu unterschiedlichen Zeiten in verschiedenen Ländern mit dem Beginn der Moderne und dem Aufstieg der modernen Nationalstaaten. Die Moderne begann, als Judenrechte als Bürger gewährt wurde, die denen nicht den Nichtjuden gewährt wurden, und folglich, als ihre Autonomie, die die Unterwerfung der Rabbiner beinhaltete, endete. Dies geschah zum Beispiel in den Vereinigten Staaten und Frankreich bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, dies geschah in Russland erst 1917 oder im Jemen bis in die 1950er Jahre. Die jüdischen Rebellionen gegen die Römer führten zu einem dauerhaften Verlust der jüdischen Bevölkerung in Palästina, die Bedeutung der jüdischen Diaspora nahm somit zu. Diese Änderung wurde im 5. Jahrhundert nach Christus. Darüber hinaus ließ das Versagen von Rebellionen die Juden die Hoffnung verlieren, dass der Tempel wieder aufgebaut wird und dass die im Tempel durchgeführten Tieropfer, zuvor das Herzzentrum der jüdischen Religion, vor dem Kommen des Messias wiederhergestellt werden würde. Die wiederholten Niederlagen veranlassten die meisten Juden, sich der herrschenden Autorität Roms und anderer Staaten zu unterbringen, um die von den Rabbinern gerichtete begrenzte Autonomie zu verzeichnen. So waren im Römischen Reich des 4. Jahrhunderts in einem viel früher geschaffenen System alle Juden in religiösen Angelegenheiten unterliegen, die dem Patriarchen unterliegen, der die Macht hatte, sie durch Auspeitschen zu bestrafen, Geldstrafen für religiöse Straftaten zu erheben und Steuern zu erheben. Der Würdenträger nannte Patriarch in römischen Quellen in jüdischen Quellen Präsident, Nasseh auf Hebräisch. Er leitete den Sanhedrin, den obersten jüdischen Gericht, und ernannte in Palästina Gerichtsmitglieder und andere religiöse Funktionäre. Der Patriarch, dessen Posten erblich war, hielt in der Hierarchie der römischen Staatsbeamten einen hohen offiziellen Rang. Eine ähnliche Anordnung bestand gleichzeitig im Irak, wo der oberste Beamte als Leiter der Diaspora bezeichnet wurde. Sowohl der Patriarch als auch der Leiter der Diaspora behaupteten, aus der Familie von König David abzukommen worden zu sein. Das Büro des Patriarchen verfolgte kurz nach 429 in Christus, das Büro des Leiters der Diaspora dauerte bis etwa 1100 in Christus. Beide Büros stellten den Rahmen für Modelle der jüdischen Autonomie vor. Diese Autonomie, die bis zur modernen Ära und später zurückführte, trug zum Aufstieg des jüdischen Fundamentalismus bei. Die große Häufigkeit von Literatur, die in der dritten Periode, die längste im gesamten Verlauf der jüdischen Geschichte, erzeugt wurde, wurde hauptsächlich auf Hebräisch geschrieben, aber auch in aramäischem, griechischem, arabischem, jiddischem und anderen Sprachen. Das Hauptthema war Religion, die Minutien religiöser Beobachtungen wurden hauptsächlich betont. Poesie, Philosophie und Wissenschaft, überwiegend der aristotelischen Sorte, traten manchmal an einigen Stellen, aber weder universell noch kontinuierlich. In vielen Diaspora-Gebieten, insbesondere in Mitteleuropa, war die einzige bis 1750 erzeugte Literatur religiös. Aus der Perspektive des jüdischen Fundamentalismus war das Wachstum der jüdischen Mystik, die normalerweise unter dem Namen Kabbala bezeichnet wird, das wichtigste Ereignis in der dritten Periode. Die jüdische Mystik veränderte jüdische Überzeugungen, ohne sich zu verändern, bis auf einige Details, jüdische Einhaltung. Zwischen 1550 und 1750 akzeptierte die große Mehrheit der Juden in Westeuropa die Kabbala und ihre Überzeugungen. Dies war das Ende der dritten Periode der jüdischen Geschichte, die unmittelbar dem Aufstieg der modernen Nationalstaaten und dem Beginn der modernen Einflüsse vorausging. Die Mystik wird immer noch von einem wesentlichen Teil des jüdischen Fundamentalismus akzeptiert und ist in der messianischen Vielfalt besonders wichtig. Wie in unserem Buch gezeigt, basiert die Ideologie der messianischen Vielfalt des jüdischen Fundamentalismus auf der Kabbala. Trotz gelegentlicher Hinweise auf die Bibel haben jüdische Fundamentalisten im Allgemeinen den letzten Teil dieser dritten Periode als das goldene Zeitalter, das sie wiederherstellen möchten, konsequent festgelegt und beschrieben. Es ist wichtig zu beachten, dass die breite Verbreitung religiöser Literatur in dieser dritten Periode jenseits des Leichen des jüdischen Fundamentalismus ein starkes Gefühl der jüdischen Einheit verursachte, die auf einer gemeinsamen Religion und der hebräischen Sprache beruhte. Fast alle gebildeten Juden, unabhängig davon, welche Sprache sie sprachen, verstanden und als schriftliche Sprache für ihre Religion eingesetzt wurden. Die vierte und moderne Periode der jüdischen Geschichte ist die, in der wir leben. Es begann zu unterschiedlichen Zeiten in verschiedenen Ländern, viele israelische Juden gingen direkt von vormodern bis in die Neuzeit. Wie in Kapitel 3 unseres Buches erläutert, war dieses Phänomen für orientalische Juden besonders wichtig. Unser Buch betont, dass der jüdische Fundamentalismus als Reaktion gegen die Auswirkungen der Moderne auf Juden entstanden ist. Der Einfluss des jüdischen Fundamentalismus auf die israelische jüdische Gemeinde kann nur im Kontext des gesamten Verlaufs der jüdischen Geschichte angemessen verstanden werden.